1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Heute jähren sich die Terroranschläge des 11. September 2001 zum 10. Mal. Das weiß ich sehr wohl. Ein Tag also mit Trauerrand. Erlaubt vielleicht dennoch, dass ich an dieser Stelle hier mal ganz kurz anmerke, dass ich mich natürlich freue, nach meinem Ferienbreak nun wieder hier sein zu können und zu dürfen, um, wie gehabt, die wahlweise richtigen, gelegentlich womöglich auch falschen Regler hoch und runter zu ziehen. Nun ja, Dank und Respekt. Bevor ich hier loslege, möchte ich loswerden in Richtung Curse, der hier an dieser Stelle durch die letzten Sonntage geführt hat. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Ich habe Unmengen von Sachen versucht zu hören, gehört natürlich, angehört und hängen geblieben bin ich unter anderem bei einem Mann, der jetzt hier nicht zum ersten Mal laufen wird. Zu Beginn seiner Produktion habe ich ihn gelegentlich mal mit dem großartigen Burial hier und da verglichen. Das ist längst nicht mehr nötig, nachdem Synchro, mit dem es losgehen soll, sich mit zahlreichen Tracks auf ebenso zahlreichen Labels stilistisch längst freigeschwommen hat. Hier kommt eine neue Nummer, wunderschön entrückt, mit Asian Flavor, die heißt Tribe. Hier ist zunächst Synchro.

They're like, Trim, where's your head at? Look, it don't flow like the wind, you're dead at. And where was you when they was trying to shake a leg out? Heard you got gassed by a friend and fell out. And Mark's real, you're a seller. Your girlfriend's air, we see her with some men now. Ooh, this mash talk, get your leng out. You've never been rolled, but you've always had your pen out. A bad, bad boy, get out. Let me see him around my hood, trying to step out. Heard he don't back it or stick his neck out. Oh yeah, his girl's mixed race, seller. Bad boy Trim, not a bad boy, this ain't your thing, no. This ain't your thing, not a bad boy, this ain't your thing. So, you can kiss my ass, yes, you can kiss my ass. Talking to you, you can kiss my ass, yes, you can kiss my ass. Kiss my ass, yeah, kiss my ass, I said it, kiss my ass. I don't give a shit, yeah, kiss my ass, yes, kiss my ass. They're like, Trim, where's your head gone? So many questions, there's not many I can get wrong. What happened to your hair? You never let it get long. Were you in real deep? Ever make a next song? No. They always ask me where I stem from. E14, where everybody's headstrong. For the sake of the P, we just get on. No one don't like me, I'm lucky I ain't been head talked. Girls call me Flintstone, a bedrock. I got a picture of my girlfriend on my desktop. Flow like a winger, no less cut. I'm sure right, feel it's in his bitch. Guess what? Bad boy Trim, not a bad boy. This ain't your thing, no. This ain't your thing, not a bad boy. This ain't your thing. So you can kiss my ass, yes, you can kiss my ass. Talking to you, listen, kiss my ass, yes, you can kiss my ass. Yo, they're like, Trim, where you been, fam? You been away for a minute. We miss, man. I used to hear you on the track trying to diss, man. Why ain't you on stage? What, no wristband? I go from bad boy to sick, man. No one ain't worthy of a clash. They're all shit, fam. And plus, I'm a big man. Not 30, but I'm a big man. I catch MCs running round like a big fan, saying they do shit like me. Trim Van, no, you don't. Listen. I'm a hitman, come and go as I please, cause I'm this nice. They're all evolving, I'm the big bang, and I don't need to be involved in his gang. Got my own troops, they will make me a rich man. I just do me, Trim Van. Wir sind hier bei 1Live4. Ich habe gerade Musik gespielt von einem Rapper, klar. Und auch der Produzent muss natürlich namentlich erwähnt sein. Er nennt sich hier Pritch, heißt in Wahrheit Mark Pritchett, ist einer der britischen Top-Producer schlechthin, wenn es um avantgardistische Sounds geht, zuletzt mit dem Projekt Africa Hi-Tech hervorgetreten. Und dieser Trim hat diesen wunderbar luftigen Reimflow, bricht auch mal aus den Takten aus, redet, erzählt, rappt. Ich mag den Typen über die Maßen. Und er erinnert mich von weitem zumindest so ein bisschen an den ebenfalls geschätzten Roots Manuva. Pritch and Trim. Von diesen beiden gibt es eine EP Stereotype mit insgesamt 4 Tracks, aus der ich hier Kiss My Ass gespielt habe. Davor britischer Auftakt hier heute habe ich den Produzenten Teeth gespielt, der mir vor meinen Ferien auch bereits schon mal mit einer EP aufgefallen war, die sehr schön warm daherkam und so ein bisschen balancierte zwischen gebrochenem Techno-Garage-Elementen, UK-Funky-Einflüssen. Es gibt was Neues von Teeth, eine 4-Track-EP, die heißt Swarm Shift Sequence Spawn. Aus der habe ich einen Titel gespielt. Oh Mann, diesen Mann hier habe ich häufig gespielt. Fortet. Zu ihm gleich noch 2-3 Sätze mehr. Dieser Titel hier von Fortet ist neu und heißt Locked. We'll be right back. You're listening to a promotional copy of Fabric Live 59 mixed by Forte. Der für diesen Titel verantwortliche Fortet, bürgerlich heißt er Kieran Hepton, war, wenn ich mich richtig entsinne und nicht völlig daneben liege, bereits im letzten Jahr 2010 mein sogenannter Man of the Year. Seine Diskografie, die auch Tätigkeiten zum Beispiel einer längst vergessenen Band namens Fritsch einschließt, reicht bis weit in die 90er Jahre zurück. Ich habe ihn vor vielen Jahren mal live gesehen und das an dieser Stelle, glaube ich, auch schon mal erwähnt. dass er sich da als wirklich handfester Nerd präsentierte und ich seine Tracks live zumindest viel zu kompliziert und verfrickelt und im Grunde auch farblos fand. Es gibt nicht wenige Leute, die glauben, dass Kieran Hebden alias Fortet insbesondere durch seine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Jazz-Schlagzeuger Steve Reed, der inzwischen verstorben ist, an rhythmischer Brisanz oder an rhythmischem Gefühl einfach für seine Tracks gewonnen hat. Und das schlägt sich nun schon seit geraumer Zeit innerhalb seiner Tracks nieder. Der gerade gehörte Locked, den gibt es isoliert als sogenannte Zwölfer oder aber hier von mir gerade gespielt als wirklich absolut krönenden Abschluss, den insgesamt 27. Track einer Mix-CD, die Fortet jetzt verfasst hat für den Londoner Club Fabric. Fabric Live 59, also die 59. Ausgabe, so nennt sich entsprechend dieses Album, das für mich schon jetzt, naja, wir haben immerhin September, die Mix-CD oder das Mix-Album des Jahres darstellt. Da kann meines Erachtens nicht mehr viel zwischenkommen. Fabric Live 59, Fortet mit einem eigenen Track. Er hat das Ganze zusammengestellt mit Supertracks, unter anderem natürlich auch von seinem Buddy Burial von Ricardo Villalobos. Vielen anderen mehr, versteht sich. Dieser Mann hier heißt Mark Antoner, Rules of Madness, sein Album, das ich bisher nur so stichprobenartig gehört habe, aber ich konnte keinen Ausfall entdecken, erst recht nicht hier. Dieser Titel heißt The Hammock Spider Story. Recently, scientists gave these tiny creatures a variety of psychoactive to observe their effects on web building. When given caffeine, the web structure was not affected, but the spider's behavior was. LSD, the spider's web took on an unfamiliar, minimalist structure. Crack spider spinach. it ended up in the crack web as the crack spider's bitch. As the crack spider's bitch. With the Wir sind hier bei 1Live4, wenn ich das hier mal kurz loswerden darf. Der Titel, der hier im Hintergrund auf die Schlussgerade geht, über 8 Minuten Gesamtzeit erreicht, ist, obwohl ich jetzt hier schon reinrede, einer meiner absoluten Favorite Tracks, was die heutige Nacht betrifft. Er stammt von einem Mann, der dem Vernehmen nach noch ein sehr junger Kerl ist. Gary Reed ist sein Name. Noch nie von ihm gehört, aber im Vorfeld dieser Sendung bin ich über gleich zwei Titel von ihm gestolpert oder zwei Themen. Einmal Gary Reed als Remixer eines Titels namens Dachshund Skank. Möglicherweise hören wir das heute Nacht noch. Hier mit einem von insgesamt zwei Tracks aus seiner eigenen 12er, die heißt Untitled / Legs und kommt in beiden Titeln mit vielen Schnitten, Cuts, Samples, sehr energetisch, sexy und raw. Daher, wenn man so will, Gary Reed hier mit dem Titel Legs. Das nächste Album schleppe ich nun schon einige Monate mit mir rum. Es wurde mir bereits im Frühjahr zugesteckt. Endlich kann ich es mit einer gewissen Erleichterung spielen. Es soll nämlich jetzt veröffentlicht werden, der Isländer Benny Hem Hem mit seinem großartigen Folk Orchestra, wenn man so will. Scott, das Album.

Fast auf den Tag genau, vor 8 Jahren veröffentlichte die amerikanische Band The Rapture, die wir hier mit einem Titel aus dem neuen Album In the Grace of Your Love gerade gehört haben, einen wahrhaftigen Meilenstein in Sachen Dance, New Wave, Schrägstrich, Punkmusik, nämlich House of Jealous Lovers. Die Vorzeichen musikalischer Art waren damals noch leicht anders. Kuhglocken dominierten den Track, wie ich mich gut entsinne. Und dazu insbesondere auch zum Ende des Titels hin einen im besten Sinne nervtötend bohrende elektrische Gitarre. Die Vorzeichen haben sich ein bisschen geändert hin zu mehr Synthesizern, rhythmischen Hausklavieren und einem fantastisch entfesselt klingenden Saxophon, das sich insbesondere in diesem Titel hier festmacht, der gleichzeitig auch die Single ist, How Deep Is Your Love. Aber dieses Album bietet auch etliche andere wirklich tolle Vorlagen, um gespielt zu werden. The Rapture. Schau mal ganz kurz auf die Uhr. Gleich gibt's hier die Infos bei 1Live. Das hat sich nicht geändert innerhalb der letzten Wochen, wo ich hier meine Auszeit mir mal genommen habe. Muss ich mal gerade schauen, dass ich hier keinen Blödsinn mache. Wir hören noch ein paar Takte von M83, Midnight City, und ich sag schon mal bis gleich. Mit Ablo Afakama um 23 Uhr. Obama legt Grenze an Anschlagsorten nieder. Deutschlands Basketballer fliegen aus der EM. Und das Wetter morgen etwas Sonnenschein bis 23 Grad. In New York ist die Gedenkveranstaltung für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September zu Ende gegangen. Fast 5 Stunden lang hatten Angehörige die Namen der etwa 3000 Opfer vorgelesen, dort wo das World Trade Center früher stand. Zwischendurch gab es mehrere Schweigeminuten. An dem Gedenken in New York hatten unter anderem US-Präsident Obama und sein Vorgänger Bush teilgenommen. Obama flog später zu den beiden anderen Orten, an denen die entführten Flugzeuge abstürzten, um an die Opfer zu erinnern, am Pentagon und in Shanksville im US-Bundesstaat Pennsylvania. Auch in Deutschland haben viele Menschen an die Opfer der Terroranschläge erinnert. Es gab mehrere Gedenkgottesdienste. In München hielt Bundespräsident Wolf eine Rede. Birgit Wenzin berichtet. Die einzigartigen Terroranschläge seien ein Angriff auf die ganze menschliche Gemeinschaft gewesen, sagte Wolf und zitierte den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau. Der beste Schutz gegen Terror, Gewalt und Krieg, das sei eine gerechte internationale Ordnung. Und der entscheidende Weg, das ist für Wolf eine Allianz der Kulturen und Religionen. Die Konkurrenz des gegenseitigen Misstrauens sollte durch eine Allianz des Vertrauens besiegt werden. In Libyen haben die Regimegegner nach eigenen Angaben eine der letzten Gaddafi-Hochburgen eingenommen, die Stadt Bani Walid. Augenzeugen berichteten, im Stadtzentrum würden aber immer noch Anhänger des früheren Machthabers Widerstand leisten. Eine unabhängige Bestätigung für die Meldung gibt es nicht. Um Bani Walid war ein heftiger Kampf entbrannt, nachdem ein Ultimatum der Gaddafi-Gegner zur friedlichen Übergabe der Stadt gescheitert war. Unterdessen soll ein Gaddafi-Sohn in den Niger geflüchtet sein. Saadi Gaddafi war Chef einer Eliteeinheit der libyschen Armee. Die deutschen Basketballer um Dirk Nowitzki haben die Qualifikation für die Olympischen Spiele nächstes Jahr verpasst. Die Mannschaft ist bei der EM in Litauen ausgeschieden. Sie verlor zum Abschluss der Zwischenrunde gegen Gastgeber Litauen mit 75-84. Aus Vilnius, Armin Lehmann. Dirk Nowitzki zwar mit 16 Punkten, aber er kann viel mehr. Man merkt, dass er nicht topfit ist. Bester deutscher Werfer war Chris Kamen mit 25 Punkten. Ja, und die große Frage, war dies das letzte Länderspiel des NBA Champions Dirk Nowitzki? Vor dem Spiel hat er dies erstmal offen gehalten. Vielleicht spielt er irgendwann nochmal. Auf jeden Fall, heute ist Deutschland bei der Europameisterschaft ausgeschieden. In der Fußball-Bundesliga hat Köln zu Hause gegen Nürnberg verloren mit 1-2. Für Köln war es die dritte Heimpleite. Entsprechend war die Laune von Kölns Trainer Stole Solbakken. Ich bin sehr unzufrieden, sehr, sehr unzufrieden mit diesen 90 Minuten. Im zweiten Sonntagsspiel hat Schalke auswärts gegen Wolfsburg verloren. Am Ende stand es 1-2. 1 live. Sektorwetter. Die Schauer ziehen Richtung Osten ab. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad. Morgen viele Wolken, ab und zu Nieselregen, dazwischen auch mal kurz Sonnenschein. Das Ganze bei 22 Grad in Moers und Detmold. Eschweiler kommt auf 23. Am Dienstag kaum anders. Stauschau. Keine Staus. Live. 4. Okay, ich möchte hier zunächst fortfahren mit zwei Drum and Bass Tracks, die vereint, dass sie sehr crisp Beats haben. Der erste kommt von einem Typen namens Amos, Last Minute. Auf einem Label erschien, das ich seit geraumer Zeit wirklich ganz, ganz große Klasse finde. Einige von euch werden es womöglich kennen. Es heißt Horizons Music und geht mit diesem Track in die insgesamt 43. Veröffentlichung. Und danach treffen wir dann einen uralt Bekannten, gewissermaßen Mike Bolton alias PFM. Ich hatte das eben angekündigt, hier ein brandneuer Track von PFM. If You Were Mine heißt der. Erscheint auf einem Label, das damit die erste Veröffentlichung begeht. Ist immer gut und man ist froh, wenn man die sogenannte 001 als Katalognummer mal erwischen kann. Als Journalist ist man üblicherweise spätestens oder frühestens immer mit 003 oder solchen Sachen am Start und kann dann die ersten beiden Sachen oft sich mühsam zusammensuchen. Musikalisch geht das, was PFM macht, in die 90er Jahre zurück. Die Tracks haben mich seit jeher so fasziniert, dass, ich muss das ehrlich gestehen, ich bis heute gar nicht weiß, ist hinter diesem Kürzel, steckt da nun ein Duo oder ist es am Ende wirklich nur einer, nämlich besagter Mike Bolton, der als Komponist hinter den oder unter den meisten Tracks auftaucht, sehr verspielt, atmosphärisch, immer auf der Seite des atmosphärischen Drum and Bass, wie ihn LTJ Bookham groß und bekannt gemacht hat, und genau auf dessen Label Good Looking haben oder hat PFM in den 90er Jahren zahlreiche wirklich großartige Tracks veröffentlicht. Das gilt auch für den Mann, den ich hier kurz mal ins Spiel bringen möchte, auch ein wirklich eine respektierte Figur, Big Bart. Sein neues Album Cool Beans erschien bereits im Juli. Changes ist ein Titel daraus mit dem MC DRS. Hier ist Big Bart. Thank you. Infrastructure frameless, so-called politician talking out the anus, no real ignorance. Wunderbar. Ich sage nochmal seinen Namen, Big Bart. Es gibt im Grunde, also aus der Hüfte, habe ich das gerade mal so bei mir bedacht, zwei Leute, die in einem Genre, das seit jeher, wie im Grunde natürlich fast jedes Dancefloor-Genre oder hier muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verzettle, auf sogenannten Maxis 12 Inches basiert. Das gilt für jedes Dancefloor-Genre, obwohl es natürlich immer Alben gibt. Aber im Genre Drum and Bass fallen mir spontan eigentlich nur zwei Leute ein, die es geschafft haben, beginnt mit den 90ern bis heute, immer wieder neue Alben zu produzieren und entsprechend natürlich auch zu veröffentlichen. Bei Big Bud passiert das, indem er schon vor einiger Zeit ein eigenes Label gemacht hat, das heißt Film, völlig autark. Inzwischen dieser Mann, der im Süden Englands beheimatet ist. Und neben Big Bud ist es eigentlich nur noch Clute, den ich spontan assoziieren würde. Cool Beans, wunderschöne Nummer daraus, gerade verstärkt um den MC DRS. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt brauche ich eigentlich das, was ich ursprünglich sagen wollte, gar nicht mehr anzubringen. Slow down the music, so sollte es an dieser Stelle eigentlich heißen. Und dann wäre das gekommen, was jetzt dann auch tatsächlich kommt, nämlich Mr. Heelan, Baby Love. 1Live 4, das hier ist der mächtige Kahn, ein Produzent aus Bristol, nicht zu verwechseln mit dem Torwart oder dem deutsch-türkischen Produzent, der in New York lebt. Dieser Kahn hier mit einer 912er auf Punch Drunk, die heißt Illy. Live 4. Ein windiger, regnerischer Abend, als ich das Haus im früheren Teil des Tages verließ, um zu dieser Sendung durchzustarten. Einige Leute nehmen bei solcher Gelegenheit einen Regenschirm mit. Mir reicht Hudson Mohawk, Satin Panthers, ohne den ich derzeit nicht aus dem Haus gehe. Daraus der Titel Thank You. Den haben wir gerade gehört, um Missverständnissen vorzubeugen. Hier kommt Cosmic TRG. Thank you. 1-2-4. Ich habe diesen Mann dutzendfach gespielt. Er kommt ursprünglich aus Bukarest, Rumänien, hat sich lange Zeit TRG genannt und war aus rumänischer Sicht gewissermaßen so etwas wie der einsame Rufer in Sachen Bassmusik. Fand sehr schnell Anschluss an die britische Szene, lebt mittlerweile in Berlin und veröffentlicht nun als Cosming TRG, so nennt er sich schon länger, sein Debütalbum Simulat. Die Garage Beats der Frühzeit hat Cosming TRG weitgehend über Bord geworfen, was ich gut verstehen kann, wenngleich ich persönlich es ein wenig bedauere. Dieses Simulat-Album ist ein richtig gutes, aber aus meiner Sicht kein sehr gutes Album, weil mir so die 3-4 absolut zwingenden Titel fehlen. Hinweisen möchte ich aber, wo wir gerade bei diesem Album sind, auf einige wirklich großartige, kürzer geratene Titel, die aber wiederum zu lang sind, um sie vielleicht mit dem Begriff Interlude zu kennzeichnen. Infinite Helsinki ist einer solcher dieser Titel, den ich im Zusammenhang mit diesem Album-Simulat eben auch gerne spielen würde. Hier kommt entsprechend ein zweites Mal Cosming TRG. Thank you.

sind hier bei 1Live4, Ladies and Gentlemen, und hören gerade Tracks, diesen und den davor gehörten, die ich innerhalb der abgelaufenen Woche beziehungsweise deren Links zu später nächtlicher Stunde an 2-3 Freunde geschickt habe, mit dem Hinweis, ich würde seit Stunden wahrheitsgemäß nichts anderes hören und befände mich im Keller, und würde ich noch unterhalb des Kellers sitzen in einem Verlies oder Kerker. Leider habe ich solche Räumlichkeiten bei uns zu Hause noch nicht ausmachen können. Dubstep im Dungeon-Style. Zunächst war das eben Jay Kenzo mit einer nagelneuen Nummer, Nocturnal Feelings. Und gerade verklungen ein großartiger Typ aus Manchester. Junger Kerl, Underground, Bio-Me, bisher gibt's nicht viel von ihm. Space, der gerade gehörte Titel, erscheint offiziell in dieser Woche. Hier im Hintergrund pirscht sich der gute Tesla Rock an mit einem Titel From the Shadows aus seinem Them betitelten Album. Infos. Mit Ablo Afakama um Mitternacht. Keine Zwischenfälle bei 9-11-Gedenken. EM aus für Deutschlands Basketballer und das Wetter morgen etwas trockener bis 23 Grad. In New York ist die Gedenkveranstaltung für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 zu Ende gegangen, ohne Zwischenfälle. Fast 5 Stunden lang hatten Angehörige die Namen der etwa 3000 Opfer vorgelesen. Aus New York, Ralf Siener. Die größte Ansammlung von Polizisten, Antiterrorexperten und Nationalgardisten in der Geschichte der Stadt hatte Lower Manhattan in eine Hochsicherheitszone verwandelt. Doch die Terrorwarnungen im Vorfeld und die scharfen Sicherheitsvorkehrungen schreckten die New Yorker nicht ab. Bereits in den frühen Morgenstunden versammelten sich über 1000 Menschen rings um die 9-11-Gedenkstätte. Und für Momente erinnerte strahlender Sonnenschein und ein wolkenloser Himmel an den 11. September 2001, als um 8.46 Uhr die erste Maschine in den Nordturm des World Trade Center einschlug. In der Politik wird weiter über die Finanzhilfen für Griechenland diskutiert. Bundeswirtschaftsminister Rösler meint, eine Staatspleite dürfe kein Tabu sein, falls Griechenland seine Sparziele nicht erreicht. Um den Euro zu stabilisieren, darf es keine Denkverbote mehr geben. Dazu gehört in letzter Konsequenz auch eine geordnete Insolvenz, wenn und sobald die dafür notwendigen Instrumente zur Verfügung stehen. Rösler hat als erstes Mitglied der Bundesregierung eine Staatspleite Griechenlands ins Gespräch gebracht. Beobachter meinen, dass mit der Diskussion auch versucht werden könnte, den Druck auf Griechenland zu erhöhen, noch mehr zu sparen. In der Nähe von St. Goa in Rheinland-Pfalz ist am Nachmittag ein Intercity entgleist. 4 Waggons und die Lokomotive sprangen aus den Schienen. Der Zug stürzte aber nicht um. 14 Reisende wurden leicht verletzt. Der Lokführer hat sich ein Bein gebrochen. Wegen des Unfalls ist die linksrheinische Bahnstrecke noch mindestens 2 Tage gesperrt. Fernzüge werden umgeleitet. Es kann zu Verspätungen kommen. Die linksrheinische Bahnstrecke im Rhein-Hunsrück-Kreis zählt zu den meistbefahrenen Deutschlands. Die deutschen Basketballer um Dirk Nowitzki sind bei der Europameisterschaft in Litauen ausgeschieden. Die Mannschaft verlor gegen den Gastgeber mit 75-84 und verpasste damit den Sprung ins Viertelfinale. Dirk Nowitzki übernahm die Verantwortung. Ja, ich glaube, es lag alles an mir. Ich war einfach nicht in der Verfassung, glaube ich, hier ein großes internationales Turnier zu spielen und zu dominieren, wie ich es immer gemacht habe. Normalerweise, also denke ich in meinem Kopf, muss ich die ganzen Mannschaften allein schlagen und in der Verfassung war ich ja leider nicht. Durch die Niederlage haben die deutschen Basketballer auch keine Chance mehr, sich für die Olympischen Spiele nächstes Jahr zu qualifizieren. In der Fußball-Bundesliga hat Köln sein Heimspiel verloren. Gegen Nürnberg stand es am Ende 1-2. Für Köln war es das 3. Heimspiel ohne Sieg. Im 2. Sonntagsspiel hat Schalke auswärts gegen Wolfsburg verloren mit 1-2. 1 live. Sektorwetter. Anfangs regnet es nachts noch im Osten, sonst ist es trocken bei 15 bis 12 Grad. Morgen dann Wolken, Sonne, Nieselregen im Wechsel. Die Temperaturen erreichen 22 Grad in Gelsenkirchen und Detmold. Viersen kommt auf 23. Am Dienstag weiter wechselhaft. Stauschau. Nichts mehr los. Eins live. Vier. Die Russland-Amerikanerin Sola Jesus wird in Kürze ein neues Album vorlegen. Vorab gibt es einen Song namens Seek Here, den ich eben bedauerlicherweise nur etwas kurz anspielen konnte, der sie einmal mehr als Frau zeigt, die ihre Songs sehr drängend, flehentlich angeht und mit goth gefärbten Synthesizern die Szenerie füllt. Großartige Frau Sola Jesus, Seek Here. Auf das kommende Album von ihr bin ich sehr neugierig. Ich möchte ein bisschen laut hier. Seht ihr? Regler, die richtigen wollen es sein, die in diesem Fall mal runtergezogen werden. Ich möchte weitermachen mit einem Singer-Songwriter, dessen Musik ich seit Jahren zumindest bruchstückhaft verfolge. Er kommt aus dem Ruhrgebiet, entstammt einer Bergmannsfamilie aus Gelsenkirchen, hat lange Jahre meines Wissens in Essen gelebt, sich aber auch längere Zeit immer mal wieder in New York herumgetrieben. Sein Name ist Roger Matura. Ein Singer-Songwriter, der bereits im August ein wirklich berührendes Album veröffentlicht hat, das heißt World Gone Wrong. Seine Stimme mag gewöhnungsbedürftig sein in ihrer Heiserkeit, aber ich kann euch versichern, das ist nicht der leiseste Hinderungsgrund, um durch dieses Album mit seinen 21 Tracks zu gehen. Ganz im Gegenteil sogar. Es bekommt der Musik ausgesprochen gut und gibt der ganzen Geschichte so etwas wie ein klassisches Trademark, das Roger Matura Trademark eben. World Gone Wrong, daraus hier mal ein Song. I got this vision of you, so dear and near to me. China blue eyes, time a shanty smile. What a fool I was to think you'd always belong to me. Feeling lost in the dark, you are so far away. Ever since we were apart, something's gotten hold of my heart and won't let go. Change, it's putting you through. stargate. Searching for the ones in my mind. I'm so far away, but I did hit the ground running. Steady as you go, I don't mind. I'm still here today, all spouting hymns and balls and rhymes. And forever talking when it ain't so kind, but if when your man turns to fiction. So far away, but it feels like forever on your own. When your man turns the fiction, all nudging the ghosts from the skull, in a night without sleep, vibration calls, first to the heart and last to the feet, spouting hymns and balls and rhymes. And forever talking when it ain't so kind, but it feels like forever when your man turns the fiction. Mir ist so ein bisschen danach, vielleicht mal einige Titel in einer Linie zu spielen, die so ein bisschen, wie könnte man sagen, beschaulich, romantisch daherkommen. Dazu zähle ich zum Beispiel nicht nur mit dem neuen Album, das in der nächsten Woche erscheinen wird, die Seattle-Band Down Pilot, die wir eben gehört haben, New Great Lakes, erscheint, rede ich hier Blödsinn, Mitte September, das ist ja noch gar nicht, ist ja gar nicht mehr so weit hin, am 16. September offiziell, Down Pilot, New Great Lakes, eben gespielt. Und die gerade verklungene Band, ältere unter euch, mögen vielleicht so ein bisschen an die verklärten Sounds der Moody Blues sogar gedacht haben, der alten britischen Band, die gerade gehörte Band, hat ihr Album bereits im August veröffentlicht, Other Lives. Ich kannte diese Band bisher nicht, habe sie bei anderer Gelegenheit auch schon mal so versuchsweise in die Nähe von The National gerückt. Tamer Animals ist ein wirklich fantastisch geratenes Album von eben Other Lives, die ich hier gerade gespielt habe. Noch etwas hin ist es mit einem Album, das ich hier bereits in Händen halte und wo ich jetzt hier auch nicht auf Schnellschuss und Hexerei machen möchte, aber den Song, den ich gerne spielen würde, den gibt es bereits auf einer raren 7-Inch, die es mir wert war, sie zu bestellen und dafür auch extra in einen von meiner Haustür aus etwas entfernter gelegenen Plattenladen zu fahren. Was rede ich hier so abstrakt daher? Dieser Plattenladen heißt Grufetec, befindet sich in Köln. Und auf dieser besagten 7-Inch befindet sich der Titel Before the Bridge. Die Rede ist von der Baltimore-Dreierband Future Islands, die, wie gesagt, in Kürze ihr neues Album On the Water veröffentlichen wird, die eigentlich sehr gerne mit fülligen Keyboards, Synthesizern das Bild füllt, aber die auch so einen romantischen Spirit hat, auf diesem Album sogar noch wesentlich stärker als auf dem sehr glamourös daherkommenden Vorgänger. Hier sind entsprechend jetzt die Future Islands. Thank you. 1Live4, dieser Mann ist Kopf eines britischen Dubstep-Labels, das in den vergangenen Jahren weitgehend Asse oder sagt man Esser, ich müsste jetzt glatt überlegen, das schaue ich nach, versprochen, aus dem Ärmel geschüttelt hat. Hot Flush heißt dieses Label. Ihn selber hat es schon vor geraumer Zeit nach Berlin gezogen. Scuba alias Paul Rose ergeht sich von dort aus auch in gerade getakteten House-Techno-Tracks, die zunehmend Tiefe und Gefühl bekommen. Das gilt auch für seine neue 12er und deren Titeltrack, den ich hier gerade spielte, Adrenalin, Scuba. Ich möchte weitermachen mit einem Beitrag aus einer Compilation. Einmal jährlich kommt gewissermaßen die international verzweigte Familie des Kölner Compact-Labels zusammen und veröffentlicht eine Compilation mit dem Namen Total. Und dann wird die entsprechende Ziffer angehängt, je nachdem, welche Folge das gerade ist. Inzwischen sind die Compact-Leute bei Total 12 angelangt. Schon der erste Titel ist so ein Sesseltrack. Man möchte sich wirklich so reinhängen und gemütlich zuhören. Wobei das mit der Gemütlichkeit bitte ich nicht falsch zu verstehen. Das Ganze hat schon einen hohen Dancefloor-Faktor. Ich möchte aus diesem 12-Titel umfassenden Werk mal eins spielen von einem Duo, das ursprünglich vom Niederrhein kommt, seit einiger Zeit in Köln lebt, später, etwas später zur Compact-Familie zugestoßen ist, Koma. Die beiden vom Niederrhein stammenden Marius und Georg hatten in diesem Sommer auf dem Haldern Pop Festival so etwas wie ein verspätetes erstes Heimspiel, als sie nämlich in ihrer ursprünglichen Gegend erstmals spielten, Open Air, und haben das aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelöst. Unter anderem mit einem Track, wenn ich richtig zugehört habe, während ihrer Performance, der sich jetzt eben auch auf Compact Total 12 befindet und den wir hören. Playground Altona heißt dieser Titel von Koma. northwest corner of the basin. The wind rose, lightly at first, but then it seemed to tire from merely playing with the dust. It doubled its muscles and struck out at the rock walls. It struck again and again, causing whole mountains to tremble. Boulders, cliff knolls, ridges and peaks, everything seemed to tremble at once from plateau to summit. Picking pan, thanks a lot. Hooking real, pushing wheel, building more story land. Honest deal, daily dose, aching bone, quarry hands. I praise the day that porn began. Loser wins a Cupido, not the five of Maury Dan. Saddle spin, apple sins, kings and cry. Ousted by the clergy, we're not worthy of the crimson tide. Let it be, just beware, prison pride. Proud Mary, keep on burning down the house, there's kids inside. Time. Speaking soft, send him in. Tell him what he's here for and appear sure to his next of kin. Set your sail, better nail, elbow back. Trading in the British pound, sitting down with medals dead. Kettles black, might explode, sign the paper. Resuscitate me if the doctors or the counter-cater. Labor Party line, prime we wanna wait for. You'll get buried in the desert like I'm Gator. Hater. When the rats rose up and they broke the silence and assembled on the shores of the closest island with their folk beside them and the rope defiance went two by two and the woke beside it. Two by two by two by two. Two by two by two by two. Frank's day. Pink 20 slippers on the FDR. Saying follow that car. Morph man, morph devoid of a new cocoon. More aches in his joints, the joints in his human suit. No cigar. Scoop dirt, smithy of a hook and mouth. Footwork. Itchy for a hook and snout. Do and die intruder bound. Zoomed on the stupefying triple steel. Santa's little hovers watching Millie pull her Brooklyn out. Port Hex, Port Dr. Rex, Port kill the headlights when a probe's in a heartbeat next. Sever oscillating arc noise, operating charter stone hearts at a gargoyle. Sit up on the guard dogs, rough. This is not baby, distorted by the presence of other personage. More naturally occurring perfect mess, couriering letters from the burning bridge. Paranormal death match, check back early-ish. Crack bread, marry a cursed hand. To its weapon like a slurpee to church pants. Circle the worm can, 21 spud guns. Birthed up a bird lands, whole time swerving a work band. When the rats rose up and they broke their silence and assembled on the shores of the closest island with their folk beside them and the rope defiance went two by two and the wolf beside it. Two by two by two by two. Two by two by two by two. Two by two by two by two. Two by two by two by two. Wir sind hier bei 1 Live 4, Bring the Noise. Was wir gerade gehört haben, ist Musik der US Underground Supergroup, wenn man so will, Hail Mary Mellon, die in diesem Sommer ihr Debütalbum Are You Gonna Eat That veröffentlicht hat. Und hinter Hail Mary Mellon stecken Aesop Rock, Rob Sonic und der DJ Big Wiz. Jetzt war ich mal ein bisschen neugierig. Are You Gonna Eat That heißt das Album, also so frei übersetzt, willst du das etwa essen? Und Hail Mary Mellon nennen die drei sich. Bin auf die Suche gegangen und habe eine unfassbare, mir bis dato nicht bekannte Geschichte um eben jene Mary Mellon gefunden. Einige von euch werden die möglicherweise kennen, mir war die neu. Diese Frau hat es tatsächlich gegeben. Eine Irin, die, ich habe es mir aufgeschrieben, 1800 und in Irland geboren wurde, in einer Stadt namens Cookstown, also Kochstadt, wenn man so will, und die dann mit ihrer Familie übersiedelte in die USA, in den New Yorker Raum, wo sie sich ihre Herkunft, Cookstown legte das ja gewissermaßen nahe, als Köchin verdingte. Und das war das Schlimmste, was passieren konnte. Diese Frau nämlich trug, ohne es selber zu wissen und ohne vor allen Dingen selber daran zu erkranken, Typhusbakterien in ihrem Körper mit sich herum. Und wo sie nun in verschiedenen Haushalten kochte und sich auch um das Dessert kümmerte, wie ich gelesen habe, ihre Spezialität Pfirsiche und Eiscreme, steckte sie zahlreiche Leute eben mit Typhus an, die ihrerseits dann erkrankten und, oh Graus, von wem dann auch noch gepflegt wurden, von Mary Mellon. Einige verstarben, irgendwann wurde man skeptisch, untersuchte Mary Mellon, die aber jeden Verdacht von sich wies, völlig entrüstet, obwohl einige Mediziner jener Zeit, wir reden um die Zeit etwa 1910, sehr wohl inzwischen den Verdacht hegten, Mary Mellon würde diesen Typhus-Virus oder Typhus-Bakterien eben in sich tragen. Dann wurde sie unter Quarantäne gestellt, konnte aber irgendwie dann doch wieder entwischen, wenn man das vielleicht so sagen kann, und hat, oh Graus, später dann ausgerechnet als Köchin in einem Krankenhaus gearbeitet, dort ebenfalls wieder etliche Leute infiziert, angesteckt, von denen einige dann auch wiederum starben. Sie selbst starb weit jenseits der 60 Jahre irgendwann, wenn ich das richtig behalten habe. Ich habe mir ihre komplette Geschichte ganz gebannt durchgelesen. Nicht etwa an Typhus, den sie Zeit ihres Lebens in sich trug, sondern an einer Lungenentzündung. Und dass diese drei namentlich genannten Aesop Rock, Rob Sonic und DJ Big Wiz sich nach Mary Mellon benennen, das mag auch ein gewisses Licht auf dieses Album werfen, das wirklich mit etlichen Querschüssen sehr böse mit dem berühmt-berüchtigten Bang in allen Tracks daherkommt, mir aber gut gefällt. Hail Mary Mellon, Are You Gonna Eat That? Das Album. Dudley Perkins alias Die Kling. Stay so relentless. This is real life, not an act. I walk so different. Matter of fact, I've been so gifted. Solely for one reason, and that is to be a service to all and everything positive. Once had to rob to live. All the hating just made me a rich man. Peace to the homie Jay Sands. Heartfelt lyrics makes the mind expand. Vibrate throughout the body. Say hello to your soul. Hello, soul, said the body. Wear my dark shades inside. Hide my high eyes. 3 o'clock and on my way home. Things ain't what they supposed to be. Fools is falling off constantly, but not me. Georgia Ann with the E and her electronic symphonies, yeah. With so much anger that's aimed at me. Time keeps slipping, so much hate and envy. Left her lame ducks. Still remember the day I stopped eating chicken. Sometimes life sucks, so I keeps on ticking, ticking. It's time to live, it's time to love. Time is so precious, so don't waste it. Fighting wars, it's time to face it. Our time here on earth might almost be done. Nowhere to hide and nowhere to run. So I spend more time with my sons and daughters. And I wonder, will this time go on without us? Will life still proceed? Moving at a fast speed. Slow down, don't be so impatient. A little time is all you need, just don't waste it. Once upon a time, better yet, once upon a rhyme. A reason, and that is to be be a light against the darkest night, to be a warrior and never give up my fight to be free, my fight to be me. Use my time like a wise man, forever mindful. Walk like every step's on quicksand, with the heart of a lion, turned into a man. My daddy used to fight with the clan. Time just don't stand still, never has and never will, at least not while you're in it. Got the whole world in my hand, now watch me spin it. Drive around the world with my windows tinted, cause I ain't got time to be seen. I'll be around the half-witted, poor excuses for an artist. Now here's where it gets the hardest, time to see who's gonna reach the farthest. Regardless, whatever comes your way, what if the sun forever goes away? Ooh, what a crazy thought, and even crazier thing to say. In these last times and days, I dance my life away. I dance the clouds away. 1 Live hier. Ich möchte mich in der heutigen Show mit UK Garage Style gewissermaßen hier aus der ganzen Geschichte hinausschleichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und halbwegs unterhalten. Ich bedanke mich für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine angenehme, friedliche, gesunde Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann hier am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Im Einzelnen gehört bzw. hören wir gerade den Niederländer Presque mit einer ausgesprochen hübschen EP, der Love Again EP. Davor habe ich den Dachshund Skank gespielt von Click and Article .01, so nennen die beiden sich, im Grey Matter Remix. Und abschließend würde ich gerne noch etwas spielen von dem Londoner Trio Dark Sky aus seiner Radius EP. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.